Wie lange klappern Sie denn dann noch auf der Maschine rum, Miller? Bin sofort fertig, Herr Kommissar. Störe ich Sie? Na, nicht direkt, aber ich knoble da an der Schachaufgabe rum. Na, ich glaube, ich hab's. Schwarz zieht und ja. So, bin fertig, Herr Kommissar. Wollen Sie es lesen? Na, legen Sie es mir in die Mappe, ich unterschreibe es nachher. Okay. Na, von mir aus können Sie Feierabend machen, Miller. Schönen Dank. Ich räume nur noch auf. Ja, dann nehmen Sie doch mal ab, Miller, ja? Miller? Kommissar Jackson? Ja, ist noch da. Wie? Ja, ist gut. Schicken Sie den Mann rüber. Was ist denn? Da will einer eine Anzeige machen. Vermutlich wieder ein Fahrrad geklaut, was? Naja, saisonbedingt, da kann man nichts machen. Dass die Leute immer klopfen müssen. Ich schrecke jedes Mal zusammen. Reine Nervensache. Dann darf man gar nicht laut erzählen als Kriminalbeamter. Ach, guten Abend. Guten Abend. Ich soll mich bei einem Herrn Jackson, ja, melden. Ja, das bin ich. George Fenwick ist mein Name. Was können wir für Sie tun, Herr Fenwick? Oh, bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich danke vielmals. Danke. Gestatten Sie vielleicht, dass ich eine Zigarette mir anstecke? Bitte. Gott, wo habe ich denn nur meine Streichhölzer. Miller, geben Sie doch mal Feuer, ja? Bitte. Danke vielmals. Oh, ich vergesse, wenn Sie auch rauchen möchten. Nein, danke. Ich rauche Pfeife. Also, Herr Fenwick, was führt Sie zu uns? Ich möchte eine Anzeige machen, Herr Kommissar. Morgen wird mein Bruder James beerdigt. Und da dachte ich mir, das ist dringend, Herr Kommissar. Mein Bruder ist ermordet worden. Er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, er war in der letzten Zeit krank, aber das hängt alles damit zusammen. Moment mal, Herr Fenwick. Das müssen wir erstmal ein bisschen ordnen, was Sie da alles erzählen. Sie behaupten also, Herr Fenwick, Ihr Bruder James sei ermordet worden. Ja, und das kann ich auch beweisen. Ich weiß, wer es war. So. Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, welche Folgen eine solche Anzeige für alle haben kann, die Sie mit der vermeintlichen Tat in Zusammenhang bringen? Na, ich meine, ich frage das nur, weil hier oft die sinnlosesten Vermutungen und Beschuldigungen ausgesprochen werden, die bei näherer Betrachtung wie Seifenblasen zerplatzen und nur hinterher Ärger und Scherereien verursachen. Mein Bruder ist ermordet worden, Herr Kommissar. Naja, ich sage das nur, Herr Fenwick, weil wir schon verdammt unangenehme Erfahrungen damit gemacht haben. So, also das nur nebenbei und nun wollen wir mal der Sache auf den Grund gehen. Wann ist Ihr Bruder gestorben? Vor 4 Tagen. Aha, wo wohnte er? Auf der Insel Lundy. Ah, Lundy. Diese alte Pirateninsel. Nun machen Sie nicht so ein entsetztes Gesicht. Das weiß doch jedes Kind, dass auf Lundy früher Piraten, spanische Freibeuter und so allerlei lichtscheues Gesindel ihre Schlupfwinkel hatten. Ich weiß, Herr Kommissar. Naja, es war nur ein kleiner Ausflug in die Historie. Also weiter. Woran ist Ihr Bruder gestorben? Jesse schrieb an Herzschlag. Wer ist denn Jesse? Seine Frau. Ah, Herzschlag. Nun, das ist ein ganz normaler Tod. Es war kein Herzschlag, Herr Kommissar. James war in den besten Jahren, gerade 50. Wir Fenwick sind aus hartem Holz. Ja, ich weiß, ich sehe nicht danach aus. Ich bin ein Krüppel mit einer heiseren Stimme. Na, also. Bitte sagen Sie nichts, ich weiß, das macht mir gar nichts aus, wenn die Leute mich so ansehen. Aber James war ein Bulle vom Kerl. Der hatte Hände, die konnten zuschlagen, zupacken. Er war der reichste Mann der Insel. Wir Fenwicks sitzen schon fast ein Jahrhundert auf Lundy und züchten die besten Schafe. Und wir sind angesehen. Wir werden verehrt von jedermann. Man erzählt sich, dass die Fenwicks auf der Insel wie Könige schalteten und walteten. Da ist was dran, Herr Kommissar. Wir haben einen guten Namen, auf den ich stolz bin. Sie sagten, Ihr Bruder sei krank gewesen. Ja, er war krank. Was war denn das für eine Krankheit? Ach, es war mal dies, war mal das. Aha, war er denn in ärztlicher Behandlung? Jesse ließ keinen Arzt ins Haus. Sie wollte ihn selber heilen, aber sie hat ihn ins Grab gebracht, diese Hyäne. Sie hat ihn ins Grab gepflegt mit ihrer Hinterhältigkeit. Nach außen hin, da tat sie so, als opfere sie sich auf für ihn. Es war ein Getue und ein Getanze, aber es ging nur um sein Geld, ja. Nur das Geld wollte sie haben. An ihm, ach, da lag ihr überhaupt nichts. Wie gesagt, das Geld wollte sie haben. Oh, die verstand sich drauf, die sorgende Frau zu spielen. Das war alles Theater. Sie hat ihn umgebracht, Herr Kommissar, sie hat ihn umgebracht. Ich sag Ihnen das. Herr Kommissar, sie hat ihn umgebracht. Ich war... Ach, armer James. Ich kann Ihren Schmerz verstehen, Herr Fenwick, aber... Ja. Sie liebten Ihren Bruder. Ja, er war mein Vorbild. Er war ein echter Fenwick. Ich habe ihn verehrt und geliebt. Ah, das ist schrecklich. Ich muss Sie noch einmal fragen, Herr Fenwick. Wissen Sie, was es bedeutet, einen Menschen des Mordes zu beschuldigen? Ja, ich bin mir darüber klar, was ich sage, Herr Kommissar. Ich bin Ich bin James verpflichtet und der Gerechtigkeit bin ich auch verpflichtet. Es ist gut, Herr Fenwick, es ist gut. So, und jetzt bringen wir diese ganze Angelegenheit mal aufs Papier. Ach, Miller, stellen Sie doch bitte mal fest, wann ein Motorboot nach Landi fährt, ja? Schon geschehen, Herr Kommissar. Wir sind vor der Beerdigung auf der Insel. Frau Fenwick. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich so eindringe, aber auf das Klopfen meldete sich niemand. Ja, die Hunde waren so laut. Ja, sie hätten mir fast die Hosen zerrissen. Ja, die Hunde kommen aus dem Haus. Sie können ganz unbesorgt sein. Frau Fenwick, es handelt sich um ihren verstorbenen Mann. Ich bin Kommissar Jackson. Sie sind von der Polizei? Ja. Und wollen meinen Mann zurückbringen? Unter anderem ja. Darf ich mich setzen? Ja, bitte. Dankeschön. Wenn Sie aus Exeter kommen, haben Sie eine weite Reise hinter sich. Was kann ich Ihnen anbieten? Danke, danke. Ich habe mich mit allem versorgt, was ich brauche. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich mir eine Pfeife anzünde. Nein, es stört mich nicht. Dankeschön. Frau Fenwick, können Sie sich denken, warum die Beerdigung Ihres Mannes von uns untersagt wurde? Sie werden Ihre Gründe haben. Ich vertraue der Polizei. Das ehrt uns. Aber ich will es Ihnen sagen. Es lag eine Anzeige vor auf Mord an Ihrem Mann James Fenwick. Mord? Mord, sagen Sie? Wer kommt auf einen so verrückten Gedanken? Stellen wir die Antwort auf diese Frage noch etwas zurück. Sagen Sie, Frau Fenwick, wann lernten Sie Ihren Mann kennen? Es ist dann die 20 Jahre her. 17 war ich damals. Dann sind Sie heute erst 37. Nun, ich hätte Sie für etwas älter gehalten. Ja, ich sehe älter aus, ich weiß es, das sagen mir alle. 17 war ich damals. James hatte Gefallen an mir gefunden, wie an fast allen Mädchen auf der Insel. Er stellte mir nach. Mochten Sie James Fenwick gern? Ich meine damals als Mädchen. Er war ein Raufbold. Spielte und trank. Und alles musste nach seinem Willen gehen. Wer sich widersetzte, den schlug er mit seinem Eichenstock. Aber Sie heirateten trotzdem. Meine Eltern wollten es so. James Fenwick war ein reicher Mann, er hatte die größte Schafzucht auf der Insel. Ich war noch ein Kind. Wurde es eine glückliche Ehe? Er schlug mich in der Hochzeitsnacht. Und seitdem hat er nicht aufgehört, mich zu misshandeln. Haben Sie Kinder? 10 Kinder habe ich zur Welt gebracht. 6 davon habe ich begraben. Ja, sagen Sie, wie hielten Sie denn diese Ehe die ganzen Jahre durch aus? Man gewöhnt sich an alles, Herr. In den ersten Jahren bin ich ein paar Mal ausgerückt. Ich ging zu Freunden aufs Festland, aber immer holte er mich wieder zurück. Und ich ging mit. Wegen der Kinder. Ich stand wohl auch schon so unter seinem Bann, dass ich mich gar nicht mehr von ihm lösen konnte. Und er wusste das und seine Lust, mich zu quälen, die wurde nur noch größer. Ich ertrug es. Woher ich die Kraft nahm, ich weiß es nicht. Ja, und dann, als James krank war, da pflegte ich ihn. Und so bin ich eben geblieben, Herr. Sagen Sie, wer bereitete ihm eigentlich das Essen? In diesem Haus koch nur ich. Ah. Und wer brachte es ihm, wenn er im Bett lag? Ich brachte es ihm. Er zwang mich sehr oft, ihn zu füttern. Haben Sie Arsen im Hause? Ja, wir haben Arsen im Hause. Und wofür brauchen Sie dieses Gift? James braucht es zum Waschen der Schafwolle vor der Schafschur. Es wird dann mit einer Lösung verdünnt. Wo verwahren Sie denn das Gift? Hier, in diesem Schrank. Der Schrank ist nicht verschlossen? Er ist nie verschlossen. Frau Fenwick, wissen Sie, woran er morgen gestorben ist? An Herzschlag, so sagte der Arzt. Der Arzt hat sich geirrt. James Fenwick wurde mit Arsen vergiftet. Nein. Die gerichtsmedizinische Untersuchung stellte ferner fest, dass James Fenwick seit 2 Jahren dieses Gift in sich aufgenommen hat. Das ist unmöglich. In ganz bestimmten Zeitabständen. Die Termine der Giftaufnahme wurden genau rekonstruiert. Und es ist durchaus möglich, dass James Fenwick Dosis für Dosis von diesem Gift mit seiner Nahrung zu sich genommen hat. Nein. Nein. Nein, das... Nein, das ist nicht wahr. Frau Fenwick, es ist der ganzen Insel bekannt, wie Sie Ihren Mann gehasst haben. Geben Sie zu, dass Sie sich von ihm befreien wollten. Ich habe ihn nicht umgebracht. Sie kannten die Wirkung des Giftes. Es war für Sie jederzeit erreichbar. Sie richteten ihm die Extrakost und mischten Arsen darunter. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Frau Fenwick, wenn Sie gestehen, wird das zu Ihren Gunsten sprechen. 20 Jahre haben Sie an der Seite dieses Wüstlings ausgehalten. 20 Jahre der Qual und der Verzweiflung, der Erniedrigung. Naja, Sie wussten nicht mehr ein noch aus. Nein, das ist nicht wahr. Nach jeder Flucht holte er Sie zurück. Sie standen unter seinem Bann. Er duldete keinen Widerspruch. Er griff zum Eichenstock, wenn Sie nicht taten, was er wollte. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Glauben Sie mir doch... Was soll ich Ihnen denn noch sagen? Frau Fenwick, ich verhafte Sie wegen Verdacht des Mordes an Ihren Ehemann. Ich habe es nicht getan. Also, wie war das damals mit der Steuergeschichte? Erzählen Sie doch mal, Herr Zeuge. Tja, also das war so. James Fenwick musste ja immer viel Steuern bezahlen, denn er hatte ja einen großen Besitz und auch sein Umsatz war wohl groß. Aber mit der Steuer, da hatte er nicht viel im Sinn. Bitte Ruhe! Ruhe bitte. Weiter, Herr Zeuge. Ja, er schrieb an das Finanzamt in Barnspeople ziemlich geharnischte Briefe. Er prahlte immer vor uns damit und sagte, so müsst ihr es auch machen. Dann kommt die Blase gar nicht erst zu euch ins Haus. Und wenn zu mir so ein Blutsauger kommt, der Steuern eintreiben will, den schicke ich mit blutigem Schädel nach Hause. Tja, das sagte er. Und, Jenny, meine Frau kann das bezeugen. Ja, ich kann das beschwören. Nicht jetzt, Frau Moore. Unterbrechen Sie bitte nicht. Bitte weiter, Herr Zeuge. Wie reagierten die Finanzbeamten auf diese Drohungen? Tja, wie reagierten die? Gehen Sie mal auf den Hof, wo 2 scharfe Doggen rumlaufen, die jedem die Hose zerfetzen. Ja. Ja, auch nicht nur das. Ja, die Biester lassen keinen ran, wenn James sie nicht zurückpfiff. Na, aber auf die Dauer war das dem Finanzamt doch zu bunt. Also jedenfalls sah ich, dass eines Morgens, es war noch ganz früh, so um 5 Uhr rum, 4 Polizisten und ein Beamter vom Finanzamt auf James Fenwicks Hof zugingen. Sie kamen an unserem Hof vorbei und meine Frau sagte noch, du, Patrick, sagte sie, die gehen doch zu Fenwick. Da ist doch was los. Na, und wir haben dann natürlich alles beobachtet. Fast die ganze Insel war auf den Beinen, um sich das anzusehen, was da wohl nun passiert. Und was passierte? Nichts. Ja. Wieso nichts? Das ist es ja gerade, Herr Richter. Also wir hatten uns schon auf was gefasst gemacht. Aber nichts weiter, gar nichts. James pfiff seine Hunde zurück und öffnete das Tor. Und als die Polizisten und der Steuerbeamte eintraten, da stand James Fenwick in einem Papierhelm vor ihm und mit einer riesigen Pappnase im Gesicht. Also, so wie man sie zum Spaß, also so zur Maskerade umbindet. Ja. Und bitte. Dann gingen sie alle in die Stube und James übergab dem Beamten auf einem Sofakissen seinen Kassenschlüssel. Also wir haben das alles genau durchs Fenster gesehen. Und nun kam's. Die Kasse war nämlich leer. Aber James, der schlaue Fuchs, der zeigte auf einen großen Sack, auf dem die beiden Doggen lagen. Und er sagte, da, Nehmen Sie mal die Pennys eines armen Mannes. Ja, das sagte er und große Münzen habe ich nicht. Und da mussten die Polizisten und der Kassierer vom Finanzamt den schweren Sack zum Hafen tragen. Ruhe, bitte. James Fenwick hatte für diesen Tag jahrelang Pennysstücke gesammelt. Tja, so war das damals. Dieser Fenwick, das war schon ein Kerl. Noch eine Frage an den Zeugen? Herr Zeuge, waren Sie mit James Fenwick befreundet? Befreundet? Das kann man nicht direkt sagen. Aber Sie kannten sich gut. Ja, wie man sich so unter Nachbarn kennt. Hat James Fenwick Ihnen gegenüber einmal geäußert, dass seine Frau ihm nach dem Leben trachte? Das glaube ich nicht. Nee, das kann ich nicht so sagen. Er schimpfte ja immer über sie. Nie war er zufrieden mit ihr. Immer hatte er an ihr was auszusetzen. Mal konnte sie nicht richtig wirtschaften, dann war sie wieder schmutzig und konnte nicht kochen. Es war immer etwas anderes. Aber es stimmte nie. Jessie ist eine tüchtige Frau. Und sie ist es auch nicht gewesen. Sie hat ihn nicht umgebracht. Schon gut. Keine Fragen mehr. Herr Verteidiger. Herr Zeuge. Hat Frau Fenwick Ihnen gegenüber über Ihren Mann geklagt? Nie, Herr Doktor. Wir haben uns manches Mal gewundert, dass sie nicht mal ihrem Herzen Luft machte. Aber sie hat nie ein böses Wort über James gesagt. Sie war immer eine stille und zurückhaltende Frau. Und sie ist auch nie zur Besinnung gekommen vor lauter Arbeit. Wir haben so oft gesagt, Jessie, haben wir gesagt, wie hältst du das bloß aus? Dann schüttelte sie nur immer den Kopf und sagte, das ist nun mal so im Leben. Daran kann man nichts ändern. Danke. Aber Frau Fenwick hasste doch ihren Mann. Ist das ein Wunder, so wie er sie behandelt hat? Evening Post! Evening Post! 20 Jahre Martyrium einer Ehe! Die ergreifende Lebensbeichte einer Ehefrau! Richard kämpft für seine Mandanten. Ein verzweifelter Kampf gegen das medizinische Gutachten. Hallo London, hallo London. Die Nummer Exeter 5678, Dr. Richard ist besetzt. Rufen Sie später. Blümmes 22, bitte Exeter 5678. Ich rufe Exeter 5678. Einen Augenblick, bitte. Hallo, Blümmes. Exeter 5678 ist besetzt. Rufen Sie später. Hier bei Dr. Rietsche? Nein, Herr Doktor ist nicht zu sprechen. Darf ich etwas hinterlassen? Ach, die Spenden für Frau Fenwicks Kinder. Ja, bitte an unser Büro. Ja, das kommt an. Ja, bitteschön. Auf Wiederhören. Was ist denn nun schon wieder? Na, Betty, ist Dr. Rietsche zu Hause? Ja, der Herr Doktor ist da, aber er hat ausdrücklich gesagt, er möchte nicht gestört werden. Ach, da sagen Sie mal, dass ich's bin. Es ist wichtig. Na bitte kommen Sie rein, Herr Dr. Morris. Einen Augenblick. Herr Doktor. Ja, was ist denn? Ich habe doch gesagt, ich möchte nicht... Herr Dr. Morris wollte Sie unbedingt sprechen. Ah, Morris. Gut, soll reinkommen. Ja, ich bin schon da. Darf ich noch etwas bringen? Danke, Betty. Sie können ins Bett gehen. Wir versorgen uns schon selbst. Gute Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht. Naja, du hast dich ja tüchtig eingenebelt. So spät noch an der Arbeit? Ja, der Fall Fenwick lässt mir keine Ruhe. Aber komm, setz dich. Dankeschön. Whisky? Ja, gern. Bitte. Na, du nicht? Du hast recht. Vielleicht sollte ich auch einen trinken. Aber nur einen. Ich muss klar bleiben. Und wenn ich die ganze Nacht aufsitze. So. So tolle Reklame für dich, dieser Prozess. Ich bedanke mich für diese Reklame. Seit 6 Tagen drehen wir uns im Kreise. Die ganze Welt glaubt an Jesse Fenwicks Unschuld. Aber das Gutachten der Sachverständigen bezwingt jede Logik. Es ist wie ein Fels. So viel man noch daran zu rütteln versucht, er steht fest und ist nicht umzuwerfen. Na, vielleicht solltest du mal... Ach, hör auf, Ellen. Ich habe schon genug gut gemeinte Ratschläge bekommen. Das Telefon steht nicht still. Wissenschaftler und Kollegen rufen mich an, schreiben mir, wie ich die Anklage erschüttern soll, aber nichts bringt mich auch nur einen Schritt weiter. Es ist wie verhext. Ich habe die Gutachten der Sachverständigen eingesehen. Und? Ja, meine Kollegen haben ganze Arbeit geleistet. Ja, das habe ich mir so ungefähr gedacht. Du kannst mir also auch nicht helfen. Vorläufig nicht. Tut mir leid. Du bist von Jessys Unschuld überzeugt? Völlig. Es gibt für mich keinen Zweifel. Mhm. Naja, aber andererseits ist Fenwick mit Arsen vergiftet worden. Ja, auch das steht einwandfrei fest. Wenn die Frau es deiner Meinung nach nicht gewesen ist, wer war es denn dann? Ja, das frage ich mich seit 6 Tagen, Ellen. Fenwick hatte Feinde. Viele Feinde. Und wen soll man nun in den Kreis der eventuellen Täter einbeziehen? Wo soll man da anfangen, wo soll man aufhören? Ja, und wenn James Fenwick selbst, ich meine, wenn... Du meinst Selbstmord? Ja. Ich habe auch schon daran gedacht. Ich habe das Für und Wider dieser Theorie gegeneinander abgewogen. Und das Ergebnis? Es liegt durchaus auf der Hand, dass Fenwick vielleicht Selbstmord begangen haben könnte. Warum sollte er nicht auf den Gedanken gekommen sein, die Wirkung des Giftes an sich selbst auszuprobieren? Sein Charakter spreche durchaus dafür. Ja. Arsen ist ein Gift, das rauschähnliche Zustände erzeugt. Man gewöhnt sich daran und kommt so leicht nicht wieder davon los, wenn man es mal ausprobiert hat. Fenwick hat getrunken, hat gespielt. Warum soll er nicht süchtig gewesen sein? Es ist was dran. Natürlich. Auch der Selbstmord ist nicht ausgeschlossen. Aber ein Selbstmord, der 2 Jahre dauert? Ich weiß nicht, mein Lieber, das kommt mir... Vielleicht war das seine Absicht. Es würde zu seiner Art passen. Denk mal an Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow. Der Diener tötet sich aus purer Bosheit, um die Schuld, die auf ihm lastet, auf seinen Herrn zu schieben. Gewiss, eine ungeheuerliche Idee. Ja, sie wäre James Fenwick zuzutrauen. Aber solche Naturen wie er hängen viel zu sehr am Leben. Selbst dann noch, wenn sie nicht mehr kriechen können. Die Gleichung geht nicht auf. Noch nicht... Ach, dieses Telefon macht mich noch verrückt. Betty! Ach, die ist ja schon im Bett. Ja, also dann entschuldige. Ja, bitteschön. Richard? Hallo? Ja, ich bin am Apparat. Aus Landi? Ja, gut, ich warte. Hallo? Hallo? Ja, hier Richard. Was ist? Ein junges Mädchen mit Arsen vergiftet. Tot. Sie lebt. Ist sie vernehmungsfähig? Wie? Ja, gut, gut. Ich komme sofort. Danke. Du, Ellen? Ja? Ich muss sofort zur Insel. Vielleicht eine Wendung, die die Lösung bringt. Ich hätte Lust, mitzukommen. Von mir aus einverstanden. Wir fahren mit dem Wagen bis an die Küste und werden versuchen, ein Motorboot zu bekommen. Na, hoffentlich klappt's. Ich drück dir alle Daumen. Es muss klappen. Es geht um Jesse Fenwicks Kopf. Hey, Dick, ich bin's. Patrick, mit den Herren aus Exeter. Was gibt's denn? Die Herren aus Exeter, Dick. Ja, kommen Sie herein. Danke. Das ist Dr. Richer, Jessys Fenwicks Anwalt. Und das ist Dr. Morris, er ist Arzt. Wir brauchen keinen Arzt. Der Doktor war eben da. Ja, ich begleite nur Dr. Richard. Ach so, das ist was anderes. Wie geht es dem Mädchen? Die Doris sieht noch aus wie eine Tote. So blass. Aber sie spricht. Der Doktor hat gesagt, sie ist kräftig genug. Sie wird sich schnell davon erholen. So ein dummes Ding, mit 18 Jahren sowas zu machen. Ich werde nur das Notwendigste fragen, Herr Garrison. Ja, es ist gut, Herr Doktor. Ich weiß ja, warum Sie kommen. Und was wir für Jesse Fenwick tun können, das tun wir. Hier, diese Tür. Doris, ich bin's. Ja, Herr Garrison? Zwei Herren sind da. Freunde, sie möchten ein paar Worte mit dir sprechen. Polizei? Ich sag doch Freunde. Was soll ich denn noch sagen? Ich hab doch alles gesagt. Nur antworten, wenn sie was fragen, die Herren. Es ist wichtig, auch für dich. Ja. Ja, Herr Garrison. Ja, gehen Sie mal näher, meine Herren. Sie spricht so leise, dass man es kaum versteht. Wie geht's Ihnen denn, Doris? Ich bin müde. Ah, Sie können gleich schlafen. Ich pass auf, Herr Garrison, dass Doris nicht überanstrengt wird. Sie können unbesorgt sein. Ist gut, Herr Doktor. Wir sind ja nur froh, dass es so gut ausgegangen ist. Ach, Gott, so eine Torheit von den Mädels. Sagen Sie, Doris, woher hatten Sie das Arsen? James Fenwick hat es mir gegeben. Ach, James Fenwick. Das ist interessant. Kannten Sie James Fenwick gut? Oh, ich kannte James gut. Dieses Schwein. Warum gab er Ihnen das Arsen? Sagte ich, ich soll es nehmen. Man bekommt davon ein schönes Gesicht. Und der Glanz, in den Augen, der wird größer, wenn man es vorsichtig in kleinen Mengen nimmt. Haben Sie es deswegen genommen? Nein. Ich hatte Angst. Drum habe ich es genommen. Sie wussten, dass es Gift war, dass es töten konnte? Ja. Ja, das wusste ich. Waren Sie mit James Fenwick sehr befreundet? Ja. Liebten Sie ihn? Er liebte mich. Kann ich noch ein paar Fragen stellen, Ellen? Ja, es geht. Hatten Sie das Gift, das Ihnen James Fenwick gab, bei sich? Ich hatte es versteckt. Hatten Sie mit Fenwick manchmal Streit? Ja, wir zanken uns oft. Hat er Sie bedroht, geschlagen? Ja. Und trotzdem kamen Sie mit ihm zusammen? Ich hatte Angst. Wenn ich nicht zu ihm ging, dann hätte er mir aufgelauert. Und er hatte viel Kraft. Begannen Sie ihn zu hassen, als er Sie geschlagen hatte? Ich bekam ein Kind von ihm. Frag ruhig weiter. Seit wann kennen Sie James Fenwick? Hören Sie, Doris, seit wann kennen Sie Fenwick? Ich mag nichts mehr davon hören. Nur diese eine Frage noch, Doris. Es ist wichtig. Ich kam vor 8 Monaten auf die Insel zu Garrisons. Vor 8 Monaten? Und warum haben Sie das Gift genommen? Ich wollte das Kind nicht. Und dieses Schwein. Und diese Fenwick. Es ist gut, Doris. Es ist gut. Danke. Schlafen Sie jetzt. Es wird schon werden. Schlafen Sie jetzt ganz ruhig. Zufrieden? Nichts. Vor 8 Monaten ist das Mädchen erst auf die Insel gekommen. Und Fenwick hat bereits seit 2 Jahren das Gift in sich aufgenommen. Da bleibt nur noch der Selbstmord. Das ganze mehr als wackelige Gebäude, das ich da aufgebaut habe, fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Vielleicht bringt die Verhandlung morgen was Neues. Ich glaube nicht daran. Aber ich werde auf alle Fälle George Fenwick noch einmal ins Kreuzverhör nehmen. Ob etwas dabei herauskommt? Ich glaube es nicht. Ich komme noch einmal auf die Begründung Ihrer Anzeige zurück, Herr Fenwick. Sie stützen sich auf die verschiedenen Äußerungen Ihres Bruders, dass seine Frau ihm nach dem Leben trachte. Erinnern Sie sich noch an den genauen Wortlaut? James sagte, er wisse genau, dass Jesse ihm nach dem Leben trachte. Hat er das mit diesen Worten ausgedrückt? Ja, nicht genau so. Ich weiß heute nicht mehr, ist schon lange her. Sagte er, ich weiß, Jesse trachtet mir nach dem Leben. Sie will nur mein Geld. Ja, ja, das hat er gesagt. Ja, aber eben haben Sie gesagt, so genau wüssten Sie es nicht mehr. Es sei schon zu lange. Das ist ja auch zu lange her. Wie soll ich mich denn so genau erinnern? Bei welcher Gelegenheit äußerte sich James Fenwick so oder ähnlich, da Sie es ja nicht mehr genau wissen? Das hat er oft gesagt. Zu Ihnen allein oder noch zu anderen Leuten? Das war doch bekannt. In der ganzen Verwandtschaft war das bekannt. Ihr ganzes Getue hatte nur den einen Zweck, den anderen Sand in die Augen zu streuen. In Wirklichkeit wollte nur sein Geld und seinen Hof. Wie haben Sie auf die Äußerungen Ihres Bruders reagiert? Wie soll ich reagiert haben? Ich hab's ihm ausgeredet. Ist doch nicht schön, wenn ein kranker Mensch immer von seinem Tode spricht. Glaubten Sie wirklich diesen Verleumdungen Ihres Bruders? Warum sollte ich nicht daran glauben? Wenn mein Bruder etwas sagte, dann stimmte das auch. Glaubten Sie alles, was Ihr Bruder sagte? Oder hatten Sie nicht manchmal den Eindruck, dass er nur so etwas daherredete, um sich wichtig zu machen? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie eigentlich meinen. Nun, es gibt Menschen, die prahlen. Menschen, die aufschneiden, um anderen zu imponieren. Mein Bruder prahlte nie. Na, darüber bin ich anderer Ansicht. Aber nun eine andere Frage. Haben Sie an der Frau Ihres Bruders Beobachtungen machen können, die den Verdacht, dass sie ihrem Manne nach dem Leben trachte, bestärkten? Ja. Welche Beobachtungen machten Sie? Naja, ich, wissen Sie, Sie, jeder wusste ja, dass Jesse James hasste. So. Ist das ein Grund für Sie zu der Annahme, dass dieser Hass einen Mord auslösen könnte? Also James sagte doch immer, dass Jesse ihn umbringen wolle. Herr Fenwick, wir drehen uns im Kreise. Eine andere Frage. Unterstützte Ihre Schwägerin Sie, wenn sie von Ihrem Bruder bedroht und misshandelt wurde? Bitte, ich möchte eine präzise Antwort. Ja, das stimmt. Und dieser Frau trauten Sie einen Mord zu? Ja, aber wenn James es doch sagte! Wollten Sie durch die Verdächtigung Ihrer Schwägerin vielleicht erreichen, dass Sie in den Besitz des Erbes kommen? Ich? Wieso ich? Wie komme ich denn dazu? Haben Sie in Stanmoors Gasthaus öfter durchblicken lassen, dass Sie Ihrem Bruder heimzahlen wollten, was er Ihnen angetan hatte? Ich hab's nicht getan! Ich schwöre, ich hab's nicht getan! Es ist wahr! Mein Bruder hat mich gequält und geschlagen. Er hat mich wie ein Hund behandelt. Was konnte ich gegen ihn ausrichten? Ich bin ein Krüppel. Wie soll ich mich gegen ihn wehren? Ich habe auf den Knien vor ihm gelegen. Ich habe gewinselt, aber er lachte mich nur aus. Es war alles nur Spaß. Nur Spaß. Er liebte solche Späße. Ja, und dann lachte ich auch. Ich habe auch gelacht. Es war doch nur Scherz. Das wusste ich doch. Mein Bruder war ein guter Mensch. Jesse sagt, dass ich es nicht getan habe. Jesse, du weißt es. Du allein hilf mir doch. Nein, George, du hast es nicht getan. George ist nur ein Schwätzer, wenn er getrunken hat. Er liebte seinen Bruder, trotz allem. Er liebte ihn. Haben Sie gehört? Ich habe es nicht getan. Jesse weiß es, sie hat es gesagt. Ich frage Sie noch einmal, George Fenwick. Glaubten Sie den Verleumdungen Ihres Bruders? Glaubten Sie, dass Jesse Fenwick Ihren Mann umbringen wollte? Antworten Sie, George Fenwick. Ich möchte meine Anzeige gegen Jesse zurückziehen. Ich weiß es. Ich hab's immer gewusst. Sie ist unschuldig. Ich wollte doch nicht das Erbe. Ich suchte nur nach einem Täter für das Verbrechen an meinem Bruder. Und ich fand keinen anderen. Herr Doktor. Ja, was ist? Brauchen Sie noch etwas? Danke. Es ist gleich 4 Uhr früh, Herr Doktor. Gehen Sie schlafen, Betty. Ich kann auch nicht schlafen, Herr Doktor. Was wird denn nun morgen? Nein, es ist ja schon heute. Ich meine mit dem Urteil. Die arme Jessie Fenwick. Machen Sie sich keine Sorge, Betty. Noch ist die Nacht nicht herum. Ich habe ja noch Zeit. Noch 5 Stunden Zeit. Und da wollen Sie die ganzen Bücher dann noch lesen? Wenn Sie mich nicht stören, ja. Ich gehe ja schon, Herr Doktor. Ich gehe ja schon. Gute Nacht. Gute Nacht, Betty. Hallo, Alan. Na, du hast ja einen gesegneten Schlaf, alter Junge. Also, bist du verrückt geworden, mich in aller Herrgottsfrüh aus dem Bett zu klingeln? Was ist denn los? Alan, ich habe die Lösung des Rätsels gefunden. So? Gratuliere. Aber das hättest du mir auch morgen sagen können. Zu spät, mein Lieber. Heute früh wird das Urteil gesprochen. Hör zu, ich habe die ganze Nacht Fachliteratur gewälzt. Meine Theorie stimmt. Ich muss sie nur noch so erhärten, dass ich auch die Sachverständigen davon überzeugen kann. Und dazu brauche ich dich. Und deine Theorie lautet? James Fenwick wurde ermordet. Aber es gibt keinen Täter. Also doch Selbstmord. Nein, er hat es zwar selbst getan. Ja, sag ich doch, Selbstmord. Er hat es ohne Selbstmordabsicht getan. Also das verstehe ich nicht. Und dabei ist es doch ganz einfach. Bist du sicher? Alles hängt von der Antwort der Sachverständigen ab, wenn ich sie frage, ist es möglich, dass Arsen auch durch die Haut in den Körper dringen kann? Ja, das ist möglich. Ich danke dem Herrn Sachverständigen. Damit ist das Rätsel um James Fenwick gelöst. Fenwick hat bekanntlich bei jeder Wollwäsche eine Arsenlösung benutzt und sich dabei selbst infiziert. Wahrscheinlich hat er sich nach dieser Arbeit nicht die Hände gereinigt und so konnten die giftigen Teile dieser Lösung in den Körper eindringen. Die Fachliteratur führt derartige Fälle an. So zum Beispiel um nur... Derartige Fälle sind uns bekannt. Wir können auf den Nachweis im Einzelnen verzichten. Danke. In den Wirtschaftsbüchern Fenwicks habe ich die Termine der Schafschuren festgestellt. Sie stimmen genau mit den Daten überein, die die Herren Sachverständigen als Tage der Giftaufnahme rekonstruiert haben. Hier meine Aufzeichnungen. James Fenwick hat sich selbst vergiftet. Seine Ehefrau Jessie ist unschuldig. Ich beantrage Freispruch. Fenwick, Sie sind frei.